Wenn das Bewusstsein ein erkennendes Vermögen ist, was ist dann die Wissenschaft? Das Bewusstsein ist das Vermögen zu erkennen. Allerdings sind die Erkenntnismöglichkeiten des Menschen eingeschränkt. Er erkennt die Dinge nur im Rahmen seiner Wahrnehmung und Denkstrukturen. Wenn jemand eine Aussage über die Welt trifft, so sagt er damit ebenso viel über die Welt aus wie über seine eigene Wahrnehmung und sein eigenes Denken. Das tatsächliche Wesen des Seins bleibt dem Menschen verborgen. Aber im Bewusstsein ist bereits eine Herangehensweise für dieses Problem angelegt. Der Mensch kann seine Wahrnehmung erweitern, indem er Werkzeuge erfindet. Er kann Messinstrumente entwickeln, Geräte der Analyse und Fortbewegung, Teleskope und Mikroskope. Und er kann seine Denkfähigkeiten erweitern, indem er Systeme erschafft, eine Formelsprache entwickelt, Logik, Mathematik, Definitionen, Kategorien, indem er Maschinen zur Berechnung heranzieht. Er kann experimentieren, Ergebnisse auswerten und interpretieren. Er kann auf frühere Erkenntnisse zurückgreifen und sie fortführen, kann immer neue Fragestellungen entwickeln. Mit einem Wort, er kann auf unterschiedliche Weise den Prozess der Erkenntnis voranbringen. Damit tut der Mensch das, was ihm durch das Bewusstsein eingegeben ist. Er versucht zu erkennen. Oder anders gesagt, die Kraft des Universums versucht sich hier selbst zu erkennen, versucht Licht in der eigenen Dunkelheit zu schaffen. So gesehen ist die Wissenschaft eine Art Gottesdienst. Wieder bin ich verblüfft über die unverblümten Worte. Eine Art Gottesdienst? Ja, insofern die Wissenschaft der Erkenntnis dient. Sie schafft eine Annäherung an das Eigentliche, einen Zugang zur Welt, der über die Möglichkeiten des Einzelnen hinausgeht. Aber der Einzelne darf sich davon nicht verwirren lassen. Er sollte die Wissenschaft als Erkenntnisgewinn begreifen, nicht aber als letztgültige Wahrheit. Denn auch die Wissenschaft ist in ihren Mitteln eingeschränkt. Sie arbeitet in Einzelbereichen und erhält nur die Antworten von der Wirklichkeit, für die sie mit Hilfe von Experimenten, mit ihren Möglichkeiten und ihrem Fokus Fragen stellt. Diese Antworten muss sie in ihre Sprache übersetzen. Sie erstellt Modelle, die so lange gültig sind, bis sie von Experimenten in Frage gestellt werden. Diese Modelle sind ein Bild für die Wirklichkeit. Sie sind nicht die Wirklichkeit selbst. Und so müssen unvereinbare Theorien bisweilen nebeneinander stehen, wie es bei der Wellen- und Teilchentheorie des Lichts der Fall ist. Auch das wichtige Vehikel der Wissenschaft, die Mathematik, ist ein Bild der Wirklichkeit und nicht die Wirklichkeit selbst. In ihrem System gibt es Setzungen, die innerhalb des Systems nicht beweisbar sind. Sie braucht Fixpunkte, um sich von dort aus weiterzuentwickeln und verästeln zu können. So kann sie als eine wissenschaftliche Sprache gelten, im gleichen Maße aber auch als Kunst oder Philosophie. Die Phänomene werden komplexer, je exakter die Wissenschaft wird. Darin zeigen sich die Möglichkeiten der Wissenschaft und gleichzeitig ihre Grenzen. Doch wer weiß, sagt Tekas lachend, vielleicht ist die Wissenschaft nur noch nicht exakt genug, dass die Phänomene wieder einfach werden. Er trinkt einen Schluck von dem Kefir, während sein Blick ins Feuer wandert. Die Wissenschaft kann sich aber auch anderen Zielen verschreiben. Sie kann sich gegen das Leben richten, kann Kampfstoffe entwickeln, Giftstoffe, Waffen, Vernichtungsmethoden, Atombomben. Hier werden die Möglichkeiten der Erkenntnis zum Zwecke der Kraftentfaltung missbraucht. Wie sehen Sie andere Möglichkeiten der Erkenntnis, zum Beispiel die Philosophie? Auch die Philosophie nenne ich eine Art Gottesdienst. Sie hat jedoch eine andere Herangehensweise als die Wissenschaft. Sie beurteilt die Dinge mit den puren Mitteln des Bewusstseins. Darin liegen große Möglichkeiten, aber auch große Schwierigkeiten, denn das Bewusstsein kann sich nicht selbst ergründen. Und es kann nicht von sich selbst abstrahieren, nicht jenseits seiner eigenen Denkstrukturen denken. Der philosophierende Mensch wird immer auf sich selbst zurückgeworfen, auf seine Subjektivität. Doch kann er mit seinen Schwerpunkten, Erfahrungen, Denkrichtungen ein subjektives Bild objektiver Phänomene geben. Zudem kann die Philosophie nicht über ihre eigene Bewusstseinsgrenze treten. In der Beschreibung und Deutung eines Gefühls liegt eine andere Wahrheit als in dem Gefühl selbst. Die Philosophie müsste sich über ihr eigenes Werkzeug, das Bewusstsein, hinwegsetzen, um sich dem Eigentlichen anzunähern. Doch hier hört die Philosophie auf, Philosophie zu sein. Tekas blickt mich an und lächelt. Dann wirft er einen Stein in die Glut, dass Funken aufblitzen. Wir haben oft ein Feuer gesehen und blicken auch jetzt in ein Feuer. Trotzdem können wir nicht recht sagen, was Feuer eigentlich ist. Wir spüren es mehr, als dass wir es wissen, spüren seine Energie, blicken hinein und dabei löst sich unser Bewusstsein. Ich stellte keine Fragen mehr und war mit meinen Gedanken allein. Die Glut leuchtete schwach in der Nacht. Ich lag auf dem Rücken und blickte in die Höhe. Ein weiter Sternenhimmel öffnete sich über mir, ein Panorama endloser Lichter. Wenn man sich auf einen dunkel erscheinenden Bereich konzentrierte, so zeigten sich dort abermals Sterne. Und hinter ihnen lagen weitere Sterne und immer so fort. Das weiße Licht zahlloser Sonnen. Mir war bewusst, dass mein Blick nicht über die Milchstraße hinausreichte, und nun versuchte ich mir, die unermessliche Zahl weiterer Galaxien vorzustellen, die hinter der Dunkelheit lagen. Ein unbekannter, unfassbarer Reichtum des Seins. Vielleicht bildeten diese Galaxien untereinander eine Struktur, einen Zusammenhang, ein größeres Ganzes. Ich spürte den Erdboden und ein Schauder lief mir über den Rücken, als ich mir nun vergegenwärtigte, dass ich mich auf einer riesenhaften Kugel befand, eine Kugel, die in der Leere kreiste, die an etwas Unaussprechlichem beteiligt war, das ich nicht verstehen konnte. Mir kam die Frage in den Sinn, wie die Menschen der Frühzeit diesen Sternenhimmel betrachtet haben mochten, diesen gleichen Sternenhimmel, und plötzlich wurde mir deutlich, dass ich nicht anders denken konnte, als ich dachte. Ich konnte mich nicht in die frühzeitlichen Menschen hineindenken, denn ich dachte anders, aus meiner Zeit heraus, aus meinem Selbst heraus. Auch die Menschen der Zukunft würden den Sternenhimmel auf ihre eigene fremde Weise sehen. Ich fühlte mich grässlich auf mich selbst zurückgeworfen.